C2B. Damit er auf jeden Fall operiert wird. Genau. Er hat während des Gesprächs ein paar Mal gehüstelt. Nichts Dramatisches. Dann finde ich ihn ein bisschen blass und er wirkt so schwitzig, nicht kaltschweißig. Eher ein Schwitzen, wenn man sich angestrengt hat. Vielleicht kam es ja vom Kofferschleppen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall traue ich der Sache nicht. Hat er denn schon länger Probleme mit der Husterei? Er meint, er hätte schon ewig damit zu tun, aber da wäre nichts. Naja. Gut, dann schaue ich gleich mal, wie es ihm geht. Vielleicht hat er ja erhöhte Temperatur. Sollen wir ein kleines Blutbild abnehmen? Und CRP sicherheitshalber, ja, gute Idee. Nicht, dass ich Gespenster sehe oder mal wieder diagnostisch übertreibe, wie der Herr Oberarzt neulich gesagt hat. Sie übertreiben doch nie, Herr Doktor. Ja, ja. Ich funk Sie an, wenn ich was weiß, okay? Ich muss jetzt runter in den OP, das dauert bestimmt länger. Besser Sie verständigen Frau Minilski, die hat eh Dienst. Und die Frau Zumbalski von der Anästhesie kommt ja auch noch. Da kann ich ja beruhigt die Haken halten.